Grimmiger Tilger aller Leute, schrecklicher Mörder aller Menschen, ihr Tod, euch sei geflucht. Gott, der euch schuf, hasse euch. Unheil hause bei euch mit Macht. Ganz entehrt bleibet für immer. Angst, Not und Jammer gehe nicht von euch, wo immer ihr weilet. Leid, Betrübnis und Kummer begleite euch auf allen Wegen. Himmel, Erde, Sonne, Mond und Gestirne, Meer und Wässer, Berg und Feld, Tal und Au, der Abgrund der Hölle und alles, was Leben hat, fluche euch in Ewigkeit. Schamloser Bösewicht, euer böses Gedenken dauere ohne Ende. Grauen und Furcht weiche nicht von euch, wo immer ihr wandert. Von mir und jedermann sei über euch Wehe geschrien mit gerungenen Händen. Höret, höret und hört, welch neue Wunder! Ein schreckliches und nie gehörtes Gericht greift uns an. Von wem das kommt, ist uns gänzlich fremd. Aber drohen, fluchen, Zeterschreien und Händeringen hat uns allenthalben bis heute nicht geschadet. Dennoch, Sohn, lass hören, wer du bist, und gib bekannt, welches Leid dir von uns widerfahren ist, warum du uns so ungeziemend behandelst, wie wir bisher nicht gewohnt sind. Trotzdem wir bei manchen gescheiten und schönen, mächtigen und hochstrebenden Leuten gar sehr über den Rhein gegrast haben, sodass davon Witwen und Waisen, Landen und Leuten genug zuteil geworden ist. Du tust, als ob es dir ernst mit der Klage sei und die schwere Not dazu treibe. Warte, halt an dich und sei nicht so schnell mit schweren Flüchen. Glaube nicht, dass du unsere erhabene und gewaltige Macht jemals zu schwächen vermögest. Doch nun nenne dich und halte nicht zurück, in welcher Sache dir durch uns harte Gewalt geschehen sei. Gerechtfertigt werden wir dir wohl werden, denn rechtmäßig ist unser ganzes Wirken. Wir wissen nicht, warum du uns so vermessen bezichtigst. Ich nenne mich einen Ackermann. Ich wohne im Böhmerlande. Gehässig, feindselig und widerwärtig will ich euch immer bleiben. Denn ihr habt mir meiner Wonne lichte Sommerblume aus meines Herzens Anger jämmerlich ausgejätet. Ihr habt mir meines Glückes Halt, meine auserwählte Turteltaube mit arger List gestohlen. Ihr habt unersetzlichen Raub an mir begangen. Bedenkt nun selbst, ob ich nicht mit Recht zürne, wüte und Klage führe. Durch euch bin ich um meine glücklichen Tage gebracht. Frisch und froh war ich ehemals zu jeder Zeit, kurzweilig und fröhlich war mir jede Stunde, Tag und Nacht, ein jedes Jahr war mir ein Jahr der Gnade. Nun wird mir zugerufen, scher dich weg, bei trübem Tranke, auf dürrem Aste, verkümmert, verfinstert und verdorrend lebe und weine ohne Unterlass. So treibt mich der Sturm dahin. Ich schwimme durch des wilden Meeres Flut, die Wogen haben überhand genommen und mein Anker findet keinen Halt. Darum will ich ohne Aufhören schreien, ihr Tod, euch sei geflucht. Wunder nimmt uns dieser unerhörte Angriff, wie uns noch nie widerfahren ist. Bist du ein Ackermann, wohnend im Böhmerlande, so dünkt uns, du tust uns mächtig Unrecht, da wir seit langer Zeit in Böhmen nichts Ernstliches vollbracht haben, nur eben neulich in einer festen, hübschen Stadt auf einem Berge wehrhaft gelegen. Da haben wir mit einer ehrbaren, glücklichen Menschentochter unser Gnadenwerk geendet. Sie war gewiss tüchtig und makellos, denn wir waren auch gegenwärtig, als sie geboren ward. Damals sandte ihr Frau Ehre einen Mantel und einen Ehrenkranz. Den Mantel samt dem Ehrenkranz brachte sie ganz, ohne Riss und ohne Flecken mit sich ins Grab. Unser und ihr Zeuge ist der Kenner aller Herzen. reines Gewissens, treu, wahrhaft und gut war sie gegen alle Menschen. Wahrlich, eine Frau so lieblichen Angesichts ist uns selten anheimgefallen. Es sei denn diese, die du meinst, sonst wissen wir keine. Ja, Herr, ich war ihr Gatte, sie mein geliebtes Weib. Ihr habt sie mitgenommen, meine anmutige Augenweide. Sie ist dahin, mein Schild gegen Ungemach. Fort ist meine wahrsagende Wünschelrute. Hin ist sie, hin. Da stehe ich, armer Ackermann, allein. Verschwunden ist mein lichter Stern am Himmel. Zu Rast ist gegangen meines Heiles Sonne. Auf geht sie niemals wieder. Nie wieder steigt mein glänzender Morgenstern empor. Verblichen ist sein Schein. Kein Leidvertreib bleibt mir mehr. Finstere Nacht liegt überall vor meinen Augen. Ach und wehe sei aus tiefstem Herzen gerufen über das Jahr, über den Unglückstag und über die schmerzliche Stunde, da mein unveränderlicher Diamant zerbrochen ist, da mein recht mich leitender Wanderstab mir ohne Erbarmen aus den Händen gewunden ward, da mir zu dem erfrischenden Jungbrunnen meines Heils der Weg verschlossen wurde. Ach, ohn Ende, weh ohn Unterlass, jäher Sturz und ewiger Fall sei euch Tod zum Erbe gegeben, von Laster schmutzig, nach Schande gierig und zähneknirschend sterben und ersticket in der Hölle. Gott nehme euch eure Macht und lasse sie wie Staub zerstieben. Ein Fuchs schlug einen schlafenden Löwen an die Backe. Darum ward ihm sein Balg zerrissen. Ein Hase zwickte einen Wolf. Noch heute ist er darum schwanzlos. Eine Katze krallte einen Hund, der eben schlafen wollte. Immer muss sie des Hundes Feindschaft tragen. So willst du dich an uns reiben. Doch Knecht bleibt Knecht. Herr, aber Herr, wir wollen beweisen, dass wir Recht wägen, Recht richten und Recht handeln in der Welt. Niemandes Adel schon, größtes Wissen nicht achten, nicht Schönheit, nicht Liebe noch Leid, nicht Alter, Jugend oder sonst ein Ding auf die Waage legen. Wir tun wie die Sonne, die scheint über Gut und Böse. Wir ziehen Gut und Böse in unsere Macht. Drum lass dein Fluchen sein. Hau nicht über dich, so fallen dir die Späne nicht in die Augen. Könnte ich verfluchen? Könnte ich verschelten? Könnte ich verhöhnen? Dass euch schlimmer als schlimm würde? Das hättet ihr wohl an mir verdient. Auf großes Leid soll große Klage folgen. Ich handelte nicht menschlich, wenn ich solch treffliche Gottesgabe, die niemand als Gott allein zu geben vermag, nicht beweinte. Trauern will ich immer. Entflogen ist mir mein Falke, meine tugendreiche Frau. Um dieses große Herzeleid will ich euch mit Recht zur Rechenschaft ziehen. Wahrlich, wäre etwas Gutes in euch. Es müsste euch selber erbarmen. Die ganze Schöpfung Gottes soll mir helfen, wieder euch zu wirken. Euch hasse alles, was da ist, im Himmel, auf Erden und in der Hölle. Des Himmels Thron den guten Geistern, der Hölle Abgrund den Bösen. Irdisches Land hat Gott uns zum Erbteil zugewiesen, dass wir alle Überflüssigkeit ausroden und ausjäten sollen. Überlege dir's, du Tor, prüfe es und schreibe dir's mit der Nadel des Geistes in die Vernunft. So findest du. Hätten wir seit des ersten mit Lehm geleimten Menschen Zeit bis heute die Menschen auf Erden, Tiere und Gewürm in Einöden und wilden Wäldern, der schlüpfrigen und schuppigen Fische Zuwachs und Vermehrung im Wasser nicht ausgerottet. Vor kleinen Mücken könnte nun niemand bestehen. Vor Wölfen wagte sich niemand aus dem Hause. Es würde ein Mensch den anderen verschlingen, ein Tier das andere. Ein jegliches lebende Wesen, das andere. Denn Nahrung würde ihnen fehlen. Die Erde wäre ihnen zu enge. Tor, wer da beweint, was sterblich ist, lass fahren. die Lebendigen zu den Lebendigen, die Toten zu den Toten, wie es bisher gewesen ist. Du selber wirst uns nicht entrinnen, wie wenig du auch heute daran denkst. Alle nacheinander muss jeder von euch sprechen. Bedenke besser, du Tor, worüber du klagen sollst. Soll ich nicht traurig und leidvoll sein, wenn ich bis an mein Ende dahin leben muss, beraubt aller Freude? Der milde Gott, der mächtige Herr, räche mich an euch, bösem Traurigmacher. Große Ehre genoss ich, als noch die Gute, die Reine kosete mit ihren Kindern, in reinem Neste zur Welt gekommen. Tot ist die Henne, die solche Küchlein aufzog. O Gott, mächtiger Herr, welch lieblichen Anblick hatte ich, wenn sie so züchtig einherkam, so dass die Leute sie mit Liebe anblickten und sprachen: Dank, Lob und Ehre habe die liebe Frau. Ihr und ihren Nestlingen gebe Gott alles Gute. Man sage, was man wolle, wen Gott mit einem reinen und schönen Weibe begabt hat, die Gabe ist eine Gabe vor jeder irdischen Gabe. Freue dich, ehrsamer Mann eines reinen Weibes. Freue dich, reines Weib eines ehrsamen Mannes. Gott gebe euch beiden Freude. Was weiß davon der Tor, der aus diesem Jungbrunnen nie getrunken hat? Mich schmerzt mein bitterer Verlust, den ich niemals wieder ersetzen kann. Für alles Weh und Ungemach meine heilende Arznei, Gottes Dienerin, meines Willens Pflegerin, meines Leibes Wärterin, meiner und ihrer Ehre Wächterin. Tag und Nacht war sie unverdrossen. Was ihr anvertraut ward, das wurde von ihr ganz, rein und unversehrt, oft noch vermehrt zurückerstattet. Gott war ihr gütiger Beistand. Er war auch mir gnädig um ihretwillen. Das hatte die reine Hausehre bei Gott erworben und verdient. Lohn und gnädigen Sold gib ihr, du freigebiger Lohner, Soldgeber der Treue, allerreichster Herr. Tu an ihr gnädiger, als ich es wünschen kann. Ach, ach, ach, schamloser Mörder, Herr Tod, böser Lasterbalg, der Henker sei euer Richter und binde euch vor mir in seinen Block.